Technische Freiheit. Okay, yeah, wir sind wieder da. Freezy Trap und Arcus. Rap technische Freiheit. Wir müssen Hip-Hop zerstören, um Hip-Hop zu retten müssen. Hip-Hop hören, um Hip-Hop zu checken müssen. Hip-Hop leben, um Hip-Hop zu decken müssen. Tip-Top rappen und für Hip-Hop entdecken müssen. Hip-Hop zerstören, um Hip-Hop zu retten müssen. Hip-Hop hören, um Hip-Hop zu checken müssen. Hip-Hop leben, um Hip-Hop zu decken müssen. Tip-Top rappen und für Hip-Hop entdecken. Leute, geh mir auf den Nerven wie der Zahnarzt. Das liegt daran, dass die meisten gar keinen Plan haben. Ich möchte gern, mein Missal zum Rappen anfangen. Kein Anfang, weil wir Bestandteil sind und wieder am Rhyme sind, wieder ganz fein klingt, wieder ganz tight sing. Leute tanzen und springen. Kannst du dein Tanzbein schwingen? Bitte tu es für mich. Du willst neuen Star von uns? Bitte gedulde dich. Stress uns nicht, bitte hetz uns nicht. Das hier ist nicht Mrs. Megan, auch nicht Destestis. Ich bin Chef, du nix, ich verletz das Biss. Mit lauter Battle Beast ist es ging schlecht. Freaks, das ist echt ein Hit. Du gibst mir recht, du Bitch. Ich geb's dir recht, du Bitch. Hab dich zerfetzt, du Bitch. Und wieder wurde gerade die Rap-Szene zerstört. Doch eigentlich hab ich in dem Land von keiner Rap-Szene gehört. Wir müssen Hip-Hop zerstören, um Hip-Hop zu retten müssen. Hip-Hop hören, um Hip-Hop zu checken müssen. Hip-Hop leben, um Hip-Hop zu decken müssen. Tip-Top rappen und für Hip-Hop entdecken müssen. Hip-Hop zerstören, um Hip-Hop zu retten müssen. Hip-Hop hören, um Hip-Hop zu checken müssen. Hip-Hop leben, um Hip-Hop zu decken müssen. Tip-Top rappen und für Hip-Hop entdecken. Zu viele Rapper meinen, sie müssen Hip-Hop beflecken. Hip-Hop verdrecken, mit Hip-Hop erschrecken. Nein, so bin ich nicht. Ich bin immer ich. Sie wollen gute Flows, doch sie bringen's nicht. Die Konkurrenz ist peinlich. Es geht schlimmer nicht, gelingt dir nicht, ich kille dich. Ich reime nicht auf Billetwitch, versteck dich hinter deinem Image. Ich finde dich, sie wollen ne Underdog. Ich spiele mit den Kindern nicht, find ich widerlich. Mir gefallen deine Lieder nicht. Und wer kommt mit dem Grinsen aus dem Studio? Wieder ich, klicke nicht auf mich. Mit dem IQ unter 70, du verdienst nicht, bitte nicht, ich bitte dich. Mann, gib vor, was zu sein, was mir zeigt und etwas sagt, weil sich schön reimt. Aber nicht ich, ich bin mir selbst so wichtig. Ich sag zu deiner kleinen Welt einfach, fick dich. Ich sag fick dich. Oh la di da, wir sind wieder da. Scheiß auf die Hater von irgendwo. Wer sind mit uns alle Tate schon verloren? Bei eurem Scheiß kriege ich Krebs in die Ohren. Wir müssen Hip-Hop zerstören, um Hip-Hop zu retten müssen. Hip-Hop hören, um Hip-Hop zu checken müssen. Hip-Hop leben, um Hip-Hop zu decken müssen. Tip-Top rappen und für Hip-Hop entdecken müssen. Hip-Hop zerstören, um Hip-Hop zu retten müssen. Hip-Hop hören, um Hip-Hop zu checken müssen. Hip-Hop leben, um Hip-Hop zu decken müssen. Tip-Top rappen und für Hip-Hop entdecken müssen. Wir müssen Hip-Hop zerstören, um Hip-Hop zu retten müssen. Hip-Hop hören, um Hip-Hop zu checken müssen. Hip-Hop leben, um Hip-Hop zu decken müssen. Tip-Top rappen und für Hip-Hop entdecken müssen. Hip-Hop zerstören, um Hip-Hop zu retten müssen. Hip-Hop hören, um Hip-Hop zu checken müssen. Hip-Hop leben, um Hip-Hop zu decken müssen. Tip-Top rappen und für Hip-Hop entdecken müssen.